Was geht, was geht, was geht? Siehst du meine Gangsterklamotten? Die hat deine Großmutter genäht. Und gehäkelt und gestrickt. Und ich hab sie dafür gefickt. Ich hab dir ne Message zu vertellen. Ich werd dich ab jetzt mit meinen Lügen quälen. Ich hab ne Message nur für dich. Ich spuck deiner Oma ins Gesicht. Ich bin total alt, ich mach dir trotzdem kalt. Ich töte dich, du hast keine Chance gegen mich. Ich schlitz dich auf, setz mich auf dich drauf und fick deine Gedärme und genieße deine Körperwärme. Ich weiß, ich bin krank. Und in meinem Schrank ist ein Punk. Aber zum Glück ist er nicht so fett und hässlich wie du, sondern schlank. That was fresh. Fick Arsch, Neger, Futze, Fick Arsch. Fick Arsch, Neger, Futze, Fick Arsch. That was fresh.